Ich sage ja alles. Labutzka gehörte dieses Haus hier. Er war der König der Einbrecher, doch erwischt haben die ihn nie. Ist doch prima. Naja, tschüss Gabi, tschüss Oskar. Verzweiflung schnürte ihm die Luft ab. Was soll ich nur tun, dachte er. Ich will doch nicht wieder ins Gefängnis. Er ahnte nicht, dass Anke einen Teil des Geschehens. Fröhlichen Kuh. Tee. Punkt. Finde ich prima. Das müsste genügen. Jetzt rückt Egge den Koffer bestimmt raus. Erwin Dein. Stellen, dass ihre Aktion ein Fehlschlag gewesen war. Jeden Tag hatte er das Schicksal seiner Tochter vor Augen. Und sein Gedanke war nur noch: Rache allen Autofahrern.